Bisher konnte er nur Gewalt gewinnen über seine 5 Guldenmänner. Aber auch die Proleten wollte der Dr. Lueger vor seinen Siegeswagen spannen, um sagen zu können, nun ist diese ganze große Stadt mein. Musste ihm das nicht ebenso leicht gelingen, auf der Höhe seiner Macht, wie es ihm beim kleinen Mann gelang? Gab es noch einen, der es wie er verstand, die Menschen mitzureißen, anzufeuern, so daß alles durch dick und dünn mitging? Ja, es gab ihn. Und dieser gefährliche Gegenspieler des Dr. Karl Lueger hieß Franz Schumacher. Sich mit dem übermütigen Lueger herumzuraufen, reizte den Schumacher. Es war schwer. In Luegers Versammlungen konnte man nicht, weil er sie nur hinter geschlossenen Türen abhielt. Es war schwer, den Mann zu stellen, der sich auf der einen Seite um die Arbeiter bemühte, auf der anderen sich als festesten Damm gegen die Begehrlichkeit dieser Arbeiter empfahl, der dem hohen Klerus versprach, ihm wieder die Kirchen zu füllen und dafür die Kanzeln als unbezahlbare Agitationstribüne und die Kapläne als Wahlschlepper gewann, der sich, wo es Vorteile brachte, national, ja nationalistisch gebärdete, gleich darauf aber wieder ausrief, »Lasst mir meine Böhm in Ruhe, das sind kernbrave Leute, gute Handwerker und treue Patrioten.« Den Volksmann, der es auf dem Gipfel seines Ruhmes so arg trieb, dass das christlich-soziale Blatt politische Fragmente schreiben musste, die Feste folgen sich wieder Tag der Nacht, jeden Sonntag ein Luegerfest mit mindestens 5 Musikchören, Athletenproduktionen, Feuerwerken und so weiter, letzten Sonntag im Baumgarten, gestern beim Weigel, nächsten Sonntag am Kahlenberg, wo dann noch? Die besten Freunde des großen Volkstribunen schütteln den Kopf und fragen sich, wohin soll das führen? Geht es wirklich aller Welt so gut? Geht es insbesondere den Wiener Gewerbetreibenden so gut, dass sie am Sonntag verjubeln können, was sie in der Woche vorher verdient oder vielleicht auch nicht verdient haben? Wird hier nicht auf den Leichtsinn des Wieners für Unterhaltungen und Lustbarkeiten spekuliert? Man sage nicht, wer nicht gehen will, kann zu Hause bleiben. Es gibt auch einen moralischen Zwang. Und wenn der Gevatter Schuster geht, weil er einige Ersparnisse besitzt, so will der Gevatter Schneider nicht zurückbleiben, trotzdem er kein Geld hat und ins Versatzamt gehen musste. Herr Dr. Lueger kennt hier die Wiener so gut, wie wir sie kennen. Wozu aber dient die Gelegenheitsmacherei? Will man wirklich die so schöne christliche Bewegung in Lustbarkeiten und ewigen Saufgelagen ersticken? Wir möchten dringend raten, den Personenkult etwas zu zähmen und an ernste, nützliche Arbeit zu schreiten. Es war schwer, den Mann zu stellen, der, wenn er als Bürgermeister bei einer Festlichkeit erschien, duldete, oder vielleicht nicht nur duldete, dass ihm ein Präsidialbeamter im grünen Frack mit gelben Knöpfen voranschritt, in Nachäffung des spanischen Hofzeremoniells mit dem Zeremonienstab aufklopfte und in den Saal rief, »Seine Exzellenz, der Herr Volksbürgermeister!« Dem war es um nichts zu tun, als um persönlichen Erfolg, persönlichen Ruhm, persönliche Macht. Ihm, der nicht anders redete als »Ich werde das tun, ich werde jenes unterlassen, ich werde euch eine Subvention geben« und so weiter, und der einmal vor aller Welt ganz ungeniert sagte »Was nach meinem Tode geschieht, das kümmert mich nicht«.